Hölle. Mist. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. 95,9. Willkommen hier beim letzten, naja, zumindest beim letzten tagesaktuellen Magazin in dieser doch etwas kälteren Novemberwoche im Jahre 2025. Moin! Und wir gehen gleich mal über den großen Teich. Wenn man sich beispielsweise mal Annika Brockschmidts Bücher dazu anguckt, wie jetzt, ich sag mal, die christliche Rechte, die religiöse Rechte in Amerika die letzten 40 Jahre oder mehr agiert hat, dann merkt man, dass vieles von daher kommt. Inzwischen bin ich in meiner Beschäftigung mit diesem Thema auch schon dahin, dass mich das Thema religiöse Rechte auch global noch mal mehr interessiert, mhm, als sozusagen eine Folie, vor der diese Dinge passieren. Und im Endeffekt kann man sehr eindeutig sagen, dass, sagen wir mal, der Kern dieses Projekts eine Haltung ist, die man als christlichen Nationalismus beschreiben muss. A nation under God. Und von dort aus kommst du dann zu traditionellen Familienbildern, kommst zu der Betonung von Kirche, Religion als wichtiges Element, auch um den Staat zusammenzuhalten, die Familie zusammenzuhalten. Und kommst dann von dort aus natürlich in den Kulturkampf mit der woken Linken, mit Transgender Ideology, mit Bemühungen um Diversität, Gleichstellung, Inklusion, was ja auch sehr früh abgeräumt wurde aus den Programmatiken, mhm, der Behörden. Und das ist sozusagen der innere Kulturkampf, als da wollen wir weg von, weil das die Nation schwächt, kaputt macht, bis hin zu Transgender People können nicht wirklich im Militär kämpfen, das muss wieder alles schön männlich sein. Und dann kommst du in die Außenpolitik, wo dann die Frage ist, wer sind da gegebenenfalls die Gegner, und bist dann sehr klar bei China. Und interessanterweise, was dann später zu Widersprüchen führte oder auch noch immer widersprüchlich zu sein scheint, eine starke Kritik in Project 2025 auch an diesem ganzen Big Tech-Komplex, mhm, als solches. Weil die wiederum auch als Teil der woken Eliten wahrgenommen werden, die letztlich eine gesellschaftliche Haltung der Progressivität mit befördert haben eine ganze Weile, die sozusagen in diesem reaktionär-konservativen Milieu, aus dem das Ganze geboren ist, abgelehnt wird, also stark angefeindet wird. Man sieht es ja beispielsweise in den Auseinandersetzungen auf den amerikanischen College-Campusen, mhm, und dergleichen. Arne Offermanns haben wir gehört, und wer mehr hören möchte, dem sei gesagt, in Leipzig ist es möglich, in einer knappen Stunde einen Vortrag nämlich von eben jenem Arne Offermanns, eigentlich Literaturwissenschaftler, der sagt, naja, so richtig überrascht waren wir ja nicht, man war ein bisschen vorbereitet. Project 2025, Umbau in den USA, aller Institutionen, Macht, Kontrolle, alles im Weißen Haus, das stand alles auf der Agenda und wird schnell und hart durchgezogen. Eine Art Resümee nach 10 Monaten Trump, heute 19 Uhr in Leipzig im Pögelhaus. 300 Tage Roadmap in ein anderes Amerika. Ein Diskussionsangebot heute in Leipzig im Pögelhaus ab 19 Uhr. Thank you. Musik haben wir ja gehört von einer Band, die gestern in Halle vor handgezählten 17 Personen gespielt hat. Nadja haben wir gehört, gestern im Hühner Manhattan. Hat irgendwie mit der Öffentlichkeitsarbeit nicht so richtig geklappt für das Konzert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Nadja zum Beispiel in Leipzig im UT-Konnewitz kürzlich vor 600 Leuten gespielt hat. Naja, so ist es manchmal in Halle. Und wo wir einmal lokal sind, bleiben wir dabei. Halle an der Saale, 1977. Die meiste Zeit saß ich in meinem Kinderzimmer im Neubauviertel vor dem Radio und hoffte darauf, dass irgendwelche geilen Songs gespielt wurden, die ich dann mit dem Stereo-Tonbandgerät B100 aufnehmen konnte. Da plötzlich passierte es. In der NDR 2 Radiosendung Musik für junge Leute kündigte Gerd Timmermann an, zwei Songs der Band Sex Pistols zu spielen. Er sagte dazu sinngemäß, dies sei Punkrock und Punkrock solle eigentlich nicht im deutschen Radio gespielt werden. Er setzte sich aber über diese Anweisung hinweg, weil er sie für blödsinnig erachte. So kam ich in den Genuss, meine allerersten zwei Punk-Songs zu hören. Dies sollte mein Leben verändern. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Untergrund war Strategie von Gerald Pochop aus dem Jahr 2018. Pochop, geboren 1964 in Halle an der Saale, war einer der frühen Punks in der DDR. In Halle traf Punk auf den perfekten Nährboden. Eine Stadt, in der alte bürgerliche Strukturen noch spürbar waren und sich gegen jede Veränderung stemmten. Genau dort konnte Punk wie eine Schockwelle wirken. Während Berlin und Leipzig schon eigene Szenen hatten, war Halle in den 80er Jahren noch roh, unaufgeräumt und voller Reibung. Aus wenigen Kneipen und Jugendclubs wurden nach und nach feste Treffpunkte. Und so entwickelte sich die Stadt zu einem der lebendigsten Orte der DDR-Punk-Bewegung. In seinem Buch Untergrund war Strategie erzählt Gerald Pochop sehr eindrücklich, wie alles für ihn begann. Dieser eine Moment, in dem er zum ersten Mal Punk hörte. Und Pochop erinnerte sich daran, dass ihn diese Musik sofort gepackt hat. Das Kribbeln im Bauch, Gänsehaut, pure Faszination, die rotzige Stimme, die einfachen Akkorde, die Energie. Das klang völlig anders als alles, was er bis dahin gehört hatte. Von da an war er, wie er selbst schreibt, vom Punk-Virus infiziert. Er wusste damals kaum, was Punk überhaupt war, aber das war egal. Diese Musik fühlte sich nach Freiheit an, nach Aufbruch. Für Pochop war klar, das ist echte Rebellion. Der perfekte Soundtrack für alle, die anders sein wollten. Information zu aktuellen Erscheinungsformen gesellschaftswidrigen Auftretens und Verhaltens negativ dekadenter Jugendlicher, sogenannter Punker in der DDR. In internen Anweisungen wie dem Dokument Erscheinungsformen gesellschaftswidrigen Auftretens und Verhaltens negativ dekadenter Jugendlicher, besonders sogenannter Punker, wird deutlich, wie die Staatssicherheit Mitte der 1980er Jahre gegen die Punkbewegung vorging. Darin beschreibt die Stasi Punks als gesellschaftsfeindlich, öffentlichkeitswirksam und schädlich für das sozialistische System, auch wenn sie nur einen kleinen Teil der Jugendlichen ausmachten. Ihr Auftrag lautete, diese Gruppe konsequent zu überwachen, zu zersetzen und ihre Aktivitäten zu unterbinden. Zentrale Aufgabe war der Ausbau des Netzes an inoffiziellen Mitarbeitern, also Spitzeln, innerhalb der Szene. Dadurch sollte eine ständige aktuelle Lageübersicht geschaffen werden. Wer traf sich mit wem? Welche Bands probten? Wo fanden Konzerte statt? Wer hatte Kontakt in den Westen? Besonders die sogenannten illegalen Punk-Musikgruppen standen im Fokus. Die Stasi wollte genaue Übersichten über alle bestehenden Bands, ihre Anhänger und Unterstützer anlegen. Darüber hinaus sollten Verbindungen in den politischen Untergrund oder zu feindlichen Einrichtungen im Westen aufgedeckt und unterbunden werden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Konzerten. Punk-Auftritte galten für die Stasi grundsätzlich als Veranstaltungen im Sinne der Veranstaltungsverordnung, also als genehmigungspflichtig und sicherheitsrelevant. Geheimdienst, Polizei und staatliche Behörden sollten daher eng zusammenarbeiten, um solche Auftritte entweder zu verhindern oder durch Auflagen zu kontrollieren. Insgesamt zeigt dieses Dokument deutlich, dass die Staatssicherheit die Punkbewegung nicht nur als jugendliches Problem, sondern als politische Gefahr betrachtete. Ja, Punk gelangte also auch in die DDR. Jugendliche griffen Kleidung, Musik und Haltungen ihrer Vorbilder auf, die sich deutlich von der geforderten Norm absetzen. Und genau da wird's spannend. Denn mitten in dieser Szene zwischen Rebellion und Musik gab es in Halle einen Ort, der eine ganz besondere Rolle spielte. Ein Ort, an dem plötzlich Dinge möglich waren, die man so in der DDR eigentlich nicht erwarten würde. Wenn man auf die 1970er und 80er Jahre in Halle blickt, wird deutlich, dass die Kirchen hier weit mehr als nur religiöse Räume waren. Sie wurden zu Orten, an denen gesellschaftliche Verantwortung, Friedensfragen und politische Haltung miteinander verknüpft wurden. Schon beim Kirchentag 1976 war das spürbar. Damals hieß es, die Gemeinde dürfe sich weder völlig von der Gesellschaft distanzieren, noch sich ihr unkritisch anpassen. Sie solle in kritischer Solidarität handeln. Das war im Kontext der DDR ein bemerkenswert offenes Selbstverständnis. Die jährlichen Friedensdekaden boten Raum für Diskussion, Gebet und gesellschaftliche Reflexion. Unter Themen wie Leben gegen den Tod, Frieden wächst aus Gerechtigkeit oder Friede sei mit euch, versammelten sich Menschen, die über Gewaltfreiheit, Verantwortung und Gerechtigkeit nachdachten. Oft mit einem kritischen Blick auf den Staat. Kirchentage und Konferenzen griffen ähnliche Fragen auf. 1983 lautete ein Motto: Brücken schlagen zu dem, der anders ist. In Halle zeigt sich dieses Engagement besonders deutlich in der Christuskirche. Unter der Leitung von Pfarrer Siegfried Sigi Neher wurde sie in den 1980er Jahren zu einem Ort, an dem Glauben, gesellschaftliche Verantwortung und Jugendkultur aufeinandertrafen. Ich stehe gerade vor der Christuskirche in Halle und die Christuskirche ist eigentlich gar keine richtige Kirche. Das Gebäude war nämlich ursprünglich nur als Gemeindehaus gedacht und trotzdem sieht es mit seinem Turm und dem großen Saal im Obergeschoss ziemlich beeindruckend aus. Und genau dieser Saal wurde später zu einem besonderen Ort, denn hier fanden in den 80ern nicht nur Gottesdienste statt. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. 5 Jahre, nachdem ich mich mit dem Punk-Virus infiziert hatte, 5 Jahre, in denen ich alles an Musik gesammelt hatte, was ich irgendwie mit Punkrock in Verbindung bringen konnte, 5 lange Jahre danach erlebte ich mein erstes Punk-Konzert. Es gab nun Punkrock-Konzerte in der DDR. Das Leben hier war doch lebenswert. Im Frühjahr 1983 fand in Halle ein besonderes Ereignis statt. Der Gitarrist Moritz Götze organisierte gemeinsam mit dem Pfarrer Siegfried Neher in der Christuskirche ein Festival, bei dem erstmals Punkbands aus verschiedenen Städten der DDR zusammenkamen. Aus Halle, Leipzig, Magdeburg und Berlin. Über persönliche Kontakte gelang es, bekannte Gruppen der Szene einzuladen. Götzes eigene Band Größenwahn wollte mit bewusst schlechtem Sound provozieren, was bei den anwesenden Punks allerdings eher für Spott als für Begeisterung sorgte. Trotzdem gilt das Festival als Meilenstein, weil es die Szene erstmals über Stadtgrenzen hinweg vernetzte. Gerald Pochop erinnert sich an diesen Moment, als wäre es gestern gewesen. Im April 1983 in der Christuskirche in Halle fand das erste richtige Punkfestival der DDR statt. Bands aus verschiedenen Städten reisten an. Namenlos, Wutanfall, Planlos, Restbestand, Größenwahn, HAU und Unerwünscht spielten vor der größten Punkmenge, die das Land bis dahin gesehen hatte. Für Pochop war das ein Wendepunkt. Er war beeindruckt von der Offenheit und Wut, mit der die Bands Missstände ansprachen. Besonders die Band Namenlos mit ihrer Sängerin Jana Schlosser, die mit Irokesenhaarschnitt und Leoparden-T-Shirt durch Halle lief und die Leute schockierte, blieb ihm im Gedächtnis. Ihre Texte waren laut, direkt und rebellisch. Nun stand sie auf der Bühne und brüllte das Erlebte ins Mikro. Macht eure Glotzen zu, macht eure Glotzen zu, dann seht ihr unsere Fressen nicht, dann habt ihr eure Ruh. Aufgepasst, du wirst überbewacht vom MFSSS. Und rote Parolen, Sowjetmacht haben uns doch nur Scheiße gebracht. Nazis, Nazis, Nazis wieder in Ostberlin. Nazi-Schweine, Nazi-Schweine, Nazis wieder in Ostberlin. Das Konzert verlief friedlich, ohne Eingreifen der Staatsorgane. Ein seltener Erfolg für die Punkszene. Doch die Freude währt nicht lange. Spitzel der Staatssicherheit hatten während des Auftritts Songtexte mitgeschrieben, vor allem von der Band Namenlos. Was an diesem Abend noch nach Aufbruch klang, wurde wenig später zum Ausgangspunkt neuer Repression. Der Zeitzeuge Michael Horschig erinnert sich an weitere Punkkonzerte in Halle als regelrechte Ausnahmesituation. Davon erzählt er in dem Buch »Wir wollen immer artig sein« aus dem Jahr 2013. Der Weg von den Bahnsteigen bis zur Christuskirche wurde so jedes Mal zum Spießrutenlauf. Sperrketten, Schlagstöcke, Streifenwagen und am Ende noch eine weitere Absperrung direkt vor der Kirche. Überall standen Transportpolizisten und versuchten, ankommende Punks festzunehmen oder sie gleich wieder zurückzuschicken. Vor allem größere Gruppen, etwa aus Berlin, ließen sich davon aber kaum beeindrucken. Sie reisten gemeinsam an, befreiten unterwegs Verhaftete und durchbrachen immer wieder die Absperrung der Polizei. Nach Neas Tod im September 2021 verfasst Pochop einen Nachruf, der auf der Webseite der Havemann-Gesellschaft veröffentlicht wurde. Für Gerald Pochop bleibt Siegfried Sigi näher als jemand in Erinnerung, der mit ruhiger Beharrlichkeit Räume ermöglichte, die es so in der DDR kaum gab. In seinem Nachruf beschreibt er ihn als offen, verlässlich und unerschrocken gegenüber staatlichem Druck. Näher habe den Jugendlichen zugehört, sie ernst genommen und sie unterstützt, wenn sie mit den Behörden in Konflikt gerieten. Für Pochop war er eine zentrale Bezugsperson, jemand, der Haltung zeigte, ohne eben laut zu werden. Ja. Und Gerald Pochop hatte in der DDR noch ein paar Probleme. Wegen seiner Haltung und seines Engagements geriet er ins Visier der Stasi, wurde mehrfach verhaftet und 1987 sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. 1989 gelang ihm dann schließlich die Ausreise in die Bundesrepublik und nach der Wende blieb Pochop der Szene treu als Musiker, Fotograf, Autor und Zeitzeuge. Heute gilt er als einer der wichtigsten Chronisten der DDR-Punk-Bewegung. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter eben Untergrund war Strategie, welches hier in dem Podcast mehrmals zitiert wurde. Und er arbeitet in Ausstellungen und Bildungsprojekten zur DDR-Subkultur und wurde 2023 für sein Projekt Apfelmus und Kommunismus, DDR-Punk unterrichtet, ausgezeichnet. Heutzutage finden in der Christuskirche noch regelmäßig Veranstaltungen zum Thema Punk in der DDR statt. Zum Beispiel am 17. September 2022 gab es dort eine multimediale Lesung mit Musik von Gerald Pochop unter dem Motto Untergrund war Strategie, Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression. Und am 30. April 2023 wurde in der Christuskirche Halle groß gefeiert mit einer offenen Zeitzeugenrunde am Nachmittag und Konzerten alter und neuer Bands am Abend, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen sollten. Auf der Webseite der Johannesgemeinde, zu der die Christuskirche gehört, lassen sich über die Geschehnisse in den 80er Jahren keine Informationen finden. Eine eigene Webseite besitzt die Christuskirche nicht. Und während meiner Recherchen habe ich der Johannesgemeinde auch eine E-Mail geschrieben. Da habe ich aber leider bis heute keine Antwort erhalten. Schon mal ein Blick auf morgen hier in diesem Widerhall, in diesem letzten Tagesaktuellen Magazin am Freitag. Denn in ungefähr 24 Stunden lädt die Korax-Redaktion Common Voices ein zum Rabatz. Rabatz, neuer Ort am Galgenberg. Open Decks ist die Überschrift. Eine kleine Open Decks Session. Wer mag, kann selber auflegen. Und dann gibt es 22 Uhr ganz hochoffiziöse Leute, die das schon öfter gemacht haben. Closing DJ Set. Eine Veranstaltung, die durchaus als sicherer Ort verstanden werden darf. Rassismus, Sexismus, blöde Sprüche und so weiter sind jetzt eher nicht erwünscht. Logisch. Also 19 Uhr, Rabatz am Galgenberg. Schöne Musik, angenehmer Ort. Kleine Empfehlung. Safila, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Alamiba, Al Ja, Musik aus Mali an dieser Stelle. Auch schon ein paar Jahre älter gewesen. Aus den 70er Jahren, wo Musikerinnen gar nicht so schlechte Verhältnisse vorgefunden haben. Zumindest wirtschaftlich war es relativ stabil. Politisch, naja, ein doch etwas nicht ganz unproblematischer Diktator regierte. Dennoch hat er sich hervorgetan als Förderer von jungen Bands. Und da entstand eben auch eine durchaus florierende Musiklandschaft. Einige interessante Projekte, die wir hier bei Korax vorstellen wollen, morgen früh, 9 Uhr bei Pura Vida Sounds. Und auch daran erinnern wollen, dass die Widerstände gegen das damalige autoritäre Regime in Mali massive Repressionen zur Folge hatte und logischerweise die Bedingungen verschlechtert hat. All das soll aufgegriffen werden morgen auf Radio Korax um 9 Uhr. Und wer es etwas Techno-House-Exit-mäßiger mag, dem sei gesagt, es gibt mal wieder eine lange Schallwurmnacht bei Korax Samstag ab 22 Uhr bis früh um 8 elektronische Musik, die man vielleicht sonst auch eher in der Dorfdisco finden könnte. Aber naja, 22 Uhr, mal reinhören. Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Ja, der Widerhall am Freitag auch immer mit einem schon auch stärkeren Fokus auf Halle. Liegt zum einen daran, dass das Wochenende bevorsteht, zum anderen, dass im Vergleich zu anderen tagesaktuellen Magazinen bei Korax gar nicht so viele Sender in anderen Städten angeschlossen sind. Das gibt uns die Gelegenheit, zum Beispiel auf Arbeiten der Studierenden der Klasse für performative und skulpturale Praxis zu schauen. Klar, Kunsthochschule. Die haben zuletzt sich überlegt, wir erzählen mal Geschichten aus der Perspektive von Dingen. Hörakustische Dinggeschichten. Klingt so zum Beispiel. Ich bin ein Ding, aus Plastik geformt, vielleicht auch nicht. Hingehangen, angeklebt, fühle mich klebrig. Geh doch mal an mir vorbei. Geh jetzt. Dann merkst du, wie ich raschele. Wie das PVC aneinander reibt und dein Atmen übertönt. Zwischen uns Vorhang. Kleben bleibt kleben. Auch wenn es nicht hält. Verbunden. Ein Werk. Zu klebrig fürs Gehen. Wir haben uns nicht gewählt. Wir haben uns befestigt. Ich seh dich durch. Kleb dich, du Sau. Vernäht ist zu intim. Wir wollten ja keine Spuren. Lieber kleben als reden. Zwei Stoffe, Vorhang mit Strich. Mach dich nicht zur Projektion von mir. Ich hab genug Muster gesehen. Und keins war deins. Zu viel Vorhang, keine Lösung. Nur Verbindung auf Zeit. Wir kleben, nur weil's hält. Die Oberfläche ist hell und glatt. Davor war es beweglich, hin und her, auf und ab. 6 Millimeter dünn. Und dann wuchs ein Gewebe herum, nass und schwer. Dann wurd's ganz warm. Es ist wieder abgekühlt. Und dann kommt eine nächste Schicht und wurde stabil und fest. Die Bewegung ist nur noch die Idee einer Linie. Rau war es dann, rau und grau, bis es glatt und die Oberfläche immer weicher wurde. Rippenförmig pellt es sich aus der rauen Schale. Jetzt willst du es berühren, aber siehst es nicht. Wow, wow, ich bin jetzt selbstbewusst und ich bin super funkelnd und glitzerig. Meine Mutter war eine Orange. Sie hatte eine dicke Schale. Sie hat mich wie eine Diskokugel erzogen. Sie wäre super stolz auf mich. Lauf um mich herum. Lauf durch mich hindurch. Ich kann mich sowohl verstecken als auch exponieren. Mal bin ich Wand, mal bin ich Raum. Ich kann mich beschützen vor fremden Blicken, vielleicht wirke ich aber auch bedrohlich. Ich verändere dein Raum- und Körpergefühl, je nachdem, wo du stehst. Ich bin massiv und doch fragil. Ein wehender Rock lässt mich erzittern. Ich lasse mich bewegen und schwinge mich höher. Niemand sieht mich, wenn ich es nicht will. Oder vielleicht doch, wenn du mich suchst? Tipp, tipp, tipp. Du hörst, wie ich mich Tropfen für Tropfen auflöse. Freier Fall. Fängt mich wer auf? Noch hängt mein Überrest im Seidennetz. Langsam tropfe ich ins Silber. Es hält meinen neuen Zustand. Vorerst. Schau hinein, schau dir ins Gesicht. Ich bin ein Zelt. Oder Höhle. Irgendwie ein dazwischen. Zwischen Form und Auflösung. Ich meine, schau, wie dünn meine Haut ist. Und dann die sich schnell wechselnden Projektionsverzierungen auf dieser. Ich hänge und liege zugleich. Nie ganz entschieden, nie ganz sicher. Du kannst nicht reinkommen. Oder doch? Man setzte mich an den Anfang aller Dinge. Ins Zentrum jeder Ringe. Ich sehe alles und niemand kann mich sehen. Mache sichtbar und entziehe mich jeglicher Sichtbarkeit. Was siehst du? Was siehst du? Was hast du gesehen und wie wirst du sehen? Rot, grün, blau, magenta und gelb sind orange, wie die zarte Haut einer frisch gepflückten Mango. Rot und grün sind gelb, warmes Gelb, je nach Grün, Weihnachtsmarkt gelb, grün, rot, blau, auf grün ist Cyan, so grell, dass ein Funke Rot mich erweißen lässt. Am Rande bin ich dann alles und doch irgendwie nichts und ganz viel dazwischen. Primär bin ich. Ich bin klein wie ein Kind. Ich bin traurig, vielleicht 4. Ich bin allein, manchmal fährt ein Fremder mit. Ich trage ein Schild um den Hals wie ein Paket. Der Raum ist voll, es ist bunt und laut, plitsch. Es wird gestapelt und gerutscht, platsch. Und am Boden liegt einer dieser Teppiche. Wir sind zu spät. Wir müssen rennen. Übergabe, klipp, klapp, Kind hier, schwipp, schwapp. Das geht aber schnell. Er holt mich ab und bringt mich weg. 500 Kilometer. Jedes zweite Wochenende. Es fühlt sich eng an. Es fühlt sich traurig an. Es geht nicht an mir vorbei. Ich verstehe schon, was passiert. Und es ist nicht weiß und leer. Es ist bunt und primär. Heute sind die Klötze meine Freunde. Sie sind weich und lieb. Ich kann sie tragen und sie fangen. Ich nehme sie mit ins Raucherlokal. Dein Blick schaut durch mich hindurch. Dein Blick streift meinen und dich selbst auf mir. Beim genauer Hinschauen siehst du Kratzer oder Spuren. In mir eingeschriebenes. Text und Bild. Ein Dialog. Ich bin, du bist ich. Ich bin nur Hülle, nur Träger. Was sonst? Du hast mich kurz gehalten, kurz gedrängt und dann vergessen. Du hast mich in deiner Hand gehalten. Vielleicht achtlos, vielleicht in Gedanken versunken. Aber da bin ich nun. Gesehen und gefunden. Geöffnet zu einem neuen Selbst. Bin ganz leicht, fast nur ein Hauch. Ich erzähle leise weiter, was du nicht mehr siehst. Ja, Studierende der Klasse für performative und skulpturale Praxis haben wir hier gehört von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule und die haben auch derzeit einen Ort, den sie unter anderem bespielen. Das ist nämlich die Galerie am Volkspark. Da startete am Mittwoch eine Ausstellung und es gibt einige Audioarbeiten. Einen kleinen Einblick haben wir hier. Ja, ich wollte mal hören, war das anstrengend? Nur ein bisschen. Ah, ja. Oh. Gut, also heute nicht mehr ins Fitnessstudio. Ja, kleiner Einblick in das, was derzeit in der Galerie im Volkspark hier in Halle zu sehen, aber eben auch zu hören ist. Das ein oder andere Audiowerk. Aktuelle Ausstellung, Mittwoch eröffnet. Kleine Empfehlung. Das nicht nur am Radio zu hören. Anmerkungen in eigener Sache. Ein paar Leute von euch werden es sicher schon wissen. Es ist immer das Geld, das die Kulturszene vermisst. Denn davon gibt es zu wenig, das ist jetzt sicher nicht schön. Doch ich muss echt darum bitten, werdet Fördermitglieder bei Radio Korax. Ab 2 Euro im Monat seid ihr dabei und greift für Korax Partei. Wir wollen euch als Hörer, als Freunde und als Fördermitglieder. Danke fürs Zuhören und für eure Hilfe. Wir brauchen deine Unterstützung. Der Förder- und Freundeskreis Radio Korax, abgekürzt FFK, die Idee, unabhängig zu sein, unabhängig zu bleiben, ganz eng damit verbunden. ffk.radiokorax.de, die Adresse für weitere Infos, unterstützt, macht, hört, freies Radio, ffk.radiokorax.de. Zuletzt hier im tagesaktuellen Magazin noch ein Blick auf das, was folgt bei Korax. Feminismus in Lateinamerika, die Überschrift für die nächste Stunde. 20 Uhr geht's nach New York und es gibt ein langes Gespräch über den dortigen neuen Bürgermeister mit seinen Vor- und Nachteilen in der Sendereihe Was tun ab 20 Uhr, musikalisch sehr breit aufgestellt. Dann die folgende Sendung ab 21 Uhr. Alice Roger mit der Unterüberschrift Die Übermutti klopft an die Tür. Das die nächsten 3 Stunden. Also Feminismus, Lateinamerika, New York und musikalisch Inspirierendes.